in dem schwindligen Wahnsinn. Der Lok heißt Atemboot, stürzt ewige Verlierer, Kopf über in den Tod. Oh, er spürt die Kolben kreischen, Dampf netzt die Brauen ihm. Doch der Dummkopf stahl den Notgriff und der Zug rast unaufhaltsam, nichts kann jetzt noch bremsen ihn. Oh. Zieht aussteigen seine Kinder, einzeln jede Station. Seine Frau und sein bester Freund haben Spaß im Bett da schon. So er kriecht hinab den Korridor auf Händen und auf Knien. Doch der Dummkopf stahl den Notgriff und der Zug rast unaufhaltsam, nicht kann jetzt noch bremsen ihn. Hey! Die Stille heulen, greift Engel, wenn sie fallen. Und auch der ewige Gewinner hat ihn in seinen Krallen. Oh, er nimmt sich Gideons Bibel, lässt Seite 1 aufgehen. Ich denk Gott, er stahl den Notgriff. Und der Zug rast unaufhaltsam, nichts kann jetzt noch bremsen ihn. Nichts kann jetzt noch bremsen ihn. Nichts kann jetzt noch bremsen ihn. Nichts kann jetzt noch bremsen ihn. Nichts kann jetzt noch bremsen ihn. Nichts kann jetzt noch bremsen ihn. Nichts kann jetzt noch bremsen ihn.